E. Allmähliche Änderung der Staatsverfassung zugunsten der Juden. Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir das allgemeine Wahlrecht ohne Unterschied des Standes und Vermögens einführen. Dann hat die Masse alles zu sagen. Da sie tatsächlich von uns geleitet wird, so erlangen wir durch sie die unbedingte Mehrheit und Herrschaft. Seite 95. Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts der Parteien und der Verfassung ist die hohe Schule für allerhand Hass, Streit und unfruchtbaren Parteihader, der die Kraft des Staates lähmt. Es wird uns leicht sein, Zwietracht in die Parteien zu säen, denn wir werden die öffentliche Meinung beherrschen. Seite 85, 86, 97. Dem Präsidenten des Parlaments und des Staates werden wir aus der Masse des Volkes unter den uns sklavisch ergebenen Günstlingen aussuchen. Der Präsident muss für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden, dann fällt unsere Verantwortung auf unsere Strohpuppen. Wir werden für die Wahl solcher Präsidenten sorgen, deren Vergangenheit irgendeinen dunklen Punkt aufweist. Dann haben wir sie ganz in unserer Hand, dann sind sie blinde Werkzeuge unseres Willens. Seite 97. Es ist ohne weiteres klar, dass unter solchen Umständen niemand außer uns die Gesetzgebung leiten wird. Seite 98. Der Präsident wird die bestehenden Gesetze stets in unserem Sinne auslegen. Seite 99. Wir müssen die Gesetze so abfassen lassen, dass sie durch viele Deutungen verdunkelt und allmählich in ihr Gegenteil verwandelt werden. Die Staatsleitung verliert dann jede Übersicht und findet sich schließlich selbst in den äußerst verworrenen und widerspruchsvollen Gesetzen nicht mehr zurecht. Seite 93. Das allgemeine Wahlrecht wurde in Preußen während des Krieges durchgesetzt, mit Hilfe des Freimaurers Bethmann Hollweg und mit Hilfe von Zentrum und Sozialdemokratie. Deutschland geht tatsächlich an dem künstlich erzeugten Parteihader und an dem jüdischen Gewächs des Parlamentarismus zugrunde. Rettung kann nur durch die germanische Ständevertretung erfolgen. Was den Präsidenten anbelangt, schaue man auf Erzberger. Die Gesetzgebung sehe man zum Beispiel auf die Steuergesetzgebung. F. Rechtsprechung und Gericht. Lasst eure Kinder Advokaten und Notare werden, lasst sie sich in alle Staatsangelegenheiten mischen, damit sie schließlich die Christen unter euer Joch beugen und damit ihr die Welt beherrscht. Der Richterstand und die Behörden müssen jüdisch werden. Das Justizamt ist für uns eine Institution von größter Wichtigkeit. Sind Richter und Behörden erst jüdisch, dann sind die Deutschen rechtlos, wie jetzt die Russen unter ihrem jüdischen Behördenapparat. Sollen die Pläne unseres jüdischen Reichsjustizministers über Besetzung der Richterstühle etwa auch dahin zielen? G. Ärzte. Macht eure Kinder zu Ärzten und Apothekern, damit sie den Christen das Leben nehmen. Ein Arzt hat das Leben und die Gesundheit unserer Todfeinde der Christen in seinen Händen. Auffällig ist, dass gewisse jüdische Ärzte sich als Frauenärzte hervortun und Abortus und Antikonzeptionsmittel empfehlen. Unsere Rasse soll durch Geburtenrückgang zugrunde gehen, wie die Franzosen. H. Handel und Gewerbe. Handel und Spekulation dürfen niemals den Händen der Israeliten entwunden werden. Dadurch werden wir zu Ausspendern, also Besitzern des Getreides, und werden nun den Lebensmittelmarkt beherrschen. Die jüdische Geldmacht muss sich das ausschließliche Recht für jede Tätigkeit in Handel und Gewerbe erringen, dann herrschen wir unbeschränkt. Seite 85. Wir werden uns im Tauschverkehr riesige Alleinrechte, also Monopole, sichern, die jeden fremden Wettbewerb ausschließen und für uns eine Quelle gewaltigen Reichtums bilden werden. Von diesen jüdischen Alleinrechten werden selbst die großen Vermögen der Nichtjuden abhängen und vernichtet werden, wie das in die Zahlungsfähigkeit der Staaten gesetzte Vertrauen. Seite 87. Gleichzeitig müssen wir das Spielgeschäft, die Börsenspekulation fördern, denn durch dasselbe werden alle Schätze der Welt in unsere Hände ausgeliefert. Seite 87. I. Bauerngüter und Bauernstand. Jetzt müssen wir uns vor allem anderen der Grundstücke bemächtigen. Unter dem Vorwande, dass wir den arbeitenden Klassen helfen wollen, müssen wir die ganze Last der Steuer auf die Grundbesitzer überwälzen. Wenn dann ihre Güter in unsere Hände fallen werden, dann wird die Arbeit des christlichen Proletariats eine Quelle des unermesslichen Gewinns für uns sein. Das ist das Ziel der neuen Steuern und Reparationshypotheken. Der nichtjüdische Adel ist für uns schädlich, da ihn sein Grundbesitz unabhängig von uns macht. Er muss daher um jeden Preis seines Grundbesitzes beraubt werden. Das beste Mittel hierzu ist die Erhöhung der Grundsteuer und anderer Lasten. Dadurch muss schließlich eine Verschuldung und Überschuldung des Grundbesitzes eintreten und der Adel schnell zugrunde gehen. Seite 87. Paar Kriege. Wenn ein nichtjüdischer Staat es wagt, uns Widerstand zu leisten, hetzen wir seine Nachbarn zum Kriege gegen sie auf. Wollen aber die Nachbarn gemeinsam mit dem Gegner vorgehen, so müssen wir den Weltkrieg entfesseln. Mit allen Mitteln müssen wir verhindern, dass die Kriege Landgewinne bringen. Dann werden sie auf das wirtschaftliche Gebiet übertragen. Auf diesem Gebiete bringen wir den Völkern die Macht unserer Vorherrschaft zum Bewusstsein und beide kriegführenden Parteien werden an uns ausgeliefert. Hier ist der Beweis dafür, wer am Weltkrieg schuld ist. Daher das Geschrei der Judenpresse und Parteien im Weltkrieg, keine Annexion. Tatsächlich sind jetzt Besiegte und Sieger im Weltkrieg dem jüdischen Großkapital ausgeliefert. Das war der Zweck des Weltkriegs.